Schon bei seinem Amtsantritt 2005 hatte Thomas Middelhoff der jetzt wieder hochgekochten Immobilienaffäre viel Raum gewidmet. Es sei alles sauber und durch sämtliche Gremien geprüft, vermittelte der neue Boss bereits vor 4 Jahren der Presse. Middelhoff und seine Frau waren zu weniger als 10% an Immobilienfonds des Projektentwicklers Esch und Saal-Oppenheim beteiligt. Diesem Fonds waren 5 Karstadt-Filialen verkauft und zu erkennbar überhöhten Mieten zurückgemietet worden. Im Gegenzug und als Ausgleich sollte der damalige Karstadt-Quelle-Konzern an den Gewinnen aus anderen Projekten der Esch-Oppenheim-Formation beteiligt werden. Der Deal platzte und war offenbar deshalb regressverdächtig. Doch Middelhoff verzichtete dann als frisch gebackener Karstadt-Quelle-Vorstandschef auf eine Klage gegen die abgesprungene Esch-Gruppe und wiederholte heute erneut, die jetzt anlaufenden Untersuchungen werden den aus der Anonymität heraus vorgebrachten Angriffen den Boden entziehen, und Middelhoff versicherte, er werde die Arbeiten der zuständigen Stellen vollumfänglich unterstützen. Eine weitere solcher Stellen ist heute dazugekommen, die Essener Staatsanwaltschaft. Die wurde jetzt auf Empfehlung der Bundesjustizministerin tätig, während Middelhoff erklärte, auch seine Hausjuristen hätten sich damals gegen eine Klage ausgesprochen, sieht das aus deren Sicht mittlerweile völlig anders aus. 100 Millionen Euro sollen Akandor dadurch möglicherweise durch die Lappen gegangen sein. Damit konnte erneut eine Möglichkeit aufgezeigt werden, dass die Akandor-Krise hausgemacht sein könnte. Diesmal sogar durch unsaubere Machenschaften des ehemaligen Boss. Ein weiterer Trick drückt die Einsatzbereitschaft der Bundesregierung. Akandor hatte seine Grundstücke an einen Fonds von Whitehall und Sachs Goldman verkauft und an diesem sogenannten High-Street-Fonds einen Anteil von 49% behalten. Dem Verkauf dieses 49%-Anteils kam dann die Immobilienkrise in die Quere. Um dennoch einen halbwegs akzeptablen Preis für die Anteile an den Karstadt-Immobilien zu erzielen, soll Akandor kurzum Mieterhöhungen zugestimmt haben, die die Rentabilität der Immobilie besser darstellen lassen sollten. Mieterhöhungen, an denen die Kaufhäuser dann später reihenweise in die Knie gingen, was die Bundesregierung nun wiederum veranlasst, die Profiteure dieses Deals zu Hilfsanstrengungen aufzurufen. Die sollen signalisiert haben, dass sie kein Interesse an einer Akandor-Insolvenz hätten, aber auch eine Mietminderung nicht zur Debatte stände.